sitzen wir ab, wir rufen uns jetzt so gleich von dem Arsch in der Gruppe. Sind wir jetzt einfach in der Ampel, auf der Fahre, vielleicht müssen wir gleich mit der Reichen, weil... Creuse, mais pas vers le sommet.